hierher, ans Fenster, Dora. Wo sind Sie, Annenkopf? Sie sind an Ihren Plätzen. Stepan hat seine Zigarette angezündet. Jetzt muss der Großfürst jeden Augenblick kommen. Ruhig. Ist das nicht ein Wagen? Nein. Setz dich, Annenkopf. Das beruhigt. Wir können jetzt nichts mehr tun. Doch. Unsere Brüder beneiden, die auf der Straße stehen. Dein Platz ist hier. Du bist der Chef. Ja, ich bin der Chef, aber Janek ist in diesem Augenblick wertvoller als ich. Das Risiko ist für alle gleich. Das Risiko ist am Ende dasselbe, gewiss, aber in diesem Moment sind Janek und Wojnow in der Feuerlinie. Ich weiß, dass ich nicht bei ihnen sein darf. Aber hin und wieder habe ich Angst, mich allzu leicht in meine Rolle zu fügen. Es ist immerhin bequem, wenn man nicht gezwungen wird, die Bombe zu werfen. Die Hauptsache ist, dass du deine Pflicht bis zum Ende erfüllst. Wie ruhig du bist, Dora. Ich bin nicht ruhig, Annenkopf. Ich habe Angst. Jetzt sind es 3 Jahre her, dass ich mit euch bin. Seit 2 Jahren bereite ich die Bomben vor. Ich habe meine Aufgabe immer genau ausgeführt. Ich glaube, dass ich nichts vergessen habe. Gewiss. Aber seit diesen 3 Jahren habe ich Angst. Eine Angst, die erst mit dem Schlaf weicht. Und die ich am frühen Morgen wieder von Neuem fühle. Ich musste mich daran gewöhnen. Ich habe gelernt, in den Stunden der größten Angst ruhig zu bleiben. Aber darauf kann man nicht stolz sein. Im Gegenteil, sei stolz darauf. Ich selbst, ich kann mich nicht beherrschen. Weißt du, dass ich manchmal Sehnsucht nach den früheren Tagen habe? Nach dem rauschenden Leben, den Frauen? Ja, ich liebte die Frauen, den Wein und die Nächte, die nicht enden wollten. Ich ahnte es, Annenkopf. Und deshalb liebe ich dich. Dein Herz ist nicht gestorben. Und wenn es sich immer noch nach dem Vergnügen sehnt, so ist das doch besser als diese fürchterliche Stille im Innern, die manchmal sogar den Schrei erstickt. Was sagst du da? Du, das ist doch nicht dein Ernst. Still! Nein, er ist es nicht. Wie mein Herz klopft, du. Du siehst, ich habe immer noch nichts gelernt. Achtung! Stepan macht ein Zeichen. Der Großfürst kommt. In einigen Sekunden. Wie lange das dauert. Das ist doch nicht möglich. Janek hätte die Bombe schon längst werfen müssen. Der Wagen muss ja bereits vor dem Theater angekommen sein. Ja, und Wojnow, warum hat er nicht gehandelt? Um Gottes Willen, Dora. Schau, Stepan fängt an zu laufen. Er eilt zum Theater. Janek ist verhaftet. Er ist verhaftet, ich weiß es. Es muss etwas geschehen. Still. Nein, es ist nichts. Es ist aus. Wie ist das nur möglich? Janek verhaftet, ohne etwas getan zu haben. Er war zu allem entschlossen. Ich weiß es. Er wünschte das Gefängnis und den Prozessen. Aber nach dem Tod des Großfürsten. Nicht auf diese Weise. Nicht auf diese Weise. Schau, Wojnow kommt. Geh öffnen. Rasch. Wojnow! Sprich, was ist geschehen? Ach, ich weiß nicht. Ich wartete auf die erste Bombe, ich sah den Wagen einbiegen und nichts geschah. Ich habe den Kopf verloren. Ich dachte, du hast im letzten Augenblick die Pläne geändert. Ich zögerte und dann bin ich hierher gerannt. Ja, und Janek? Ich habe ihn nicht gesehen. Er ist verhaftet. Verhaftet? Dort kommt er! Seht! Wo? Dort drüben, beim Fleischerladen. Jetzt überquert er die Straße. Ich werde ihm aufschließen. Brüder, verzeiht mir. Ich hab's nicht gekonnt. Das hat nichts zu bedeuten, Janek. Was ist geschehen? Es hat nichts zu bedeuten. Manchmal geht im letzten Augenblick alles schief. Ja, aber das ist doch nicht möglich. Lass ihn an den Kopf. Du bist nicht der Einzige, Jannik. Auch Schweizer hat es beim ersten Mal nicht gekonnt. Jannik, hattest du Angst? Angst, nein. Du hast nicht das Recht. Das ist Stepan. Nun, Stepan. Im Wagen des Großfürsten befanden sich Kinder. Kinder? Ja, der Neffe und die Nichte des Großfürsten. Ja, aber Orlov sagte uns doch, der Großfürst sei allein. Auch die Großfürstin fuhr mit. Ich nehme an, dass das für unseren Dichter etwas zu viel war. Zum Glück haben die Polizeispione nichts bemerkt. Ich konnte das nicht voraussehen. Kinder, ausgerechnet Kinder. Hast du schon Kinder angeschaut, Stepan? Den ernsten Blick, den sie manchmal haben? Ich habe diesen Blick nie ertragen können. Eine Sekunde vorher an der Ecke des kleinen Platzes, da war ich glücklich. Als die Laternen des Wagens in der Ferne aufleuchteten, da begann mein Herz vor Freude zu klopfen. Ich schwöre es dir, Stepan. Je näher der Wagen herankam, umso stärker schlug es. Ich glaube sogar, ich lachte. Ich sagte zu mir, jetzt, jetzt. Verstehst du? Ich rannte auf den Wagen zu. In diesem Augenblick sah ich die Kinder. Sie lachten nicht. Ganz aufrecht saßen sie da und blickten ins Leere. Unendlich traurig, ganz verloren in ihren Huftrachten, die Hände auf den Schenkeln, den Oberkörper aufrecht. Ich habe die Großfürstin gar nicht gesehen, ich sah nur die Kinder. Und dann, ich wusste nicht, was geschah. Mein Arm wurde schwach, meine Beine zitterten. Eine Sekunde nachher, da war es zu spät. Dora, habe ich geträumt? Mir war, als läuteten in diesem Augenblick die Glocken. Nein, Jannik, du hast nicht geträumt. Schaut mich doch an, Brüder. Schau mich doch an, Ankopf. Ich bin ja kein Feigling, ich bin ja nicht zurückgewichen. Aber ich habe das nicht erwartet, alles ging doch so schnell. Die beiden kleinen, ernsten Gesichter und in meiner Hand dieses schreckliche Gewicht. Auf sie hätte ich die Bombe werfen müssen, geradeswegs auf die Kinder. Nein, nein, ich habe das nicht gekonnt. Die Organisation gab dir den Befehl, den Großfürsten zu töten. Ja, das ist wahr. Aber sie hat doch nicht von mir verlangt, Kinder zu morden. Jannik hat recht. Das war nicht vorgesehen. Er hatte zu gehorchen. Erst wenn wir uns entschließen, nicht auf die Kinder zu achten, von diesem Tag an werden wir die Herren der Welt sein und die Revolution wird triumphieren. Von diesem Tage an wird die Revolution von der ganzen Menschheit gehasst werden, Stepan. Ich weiß den Gedanken der Gerechtigkeit von Taten der Scham und der Schande zu trennen. Ich habe mich nur ein einziges Mal geschämt und das für die Taten der anderen. Damals im Gefangenenlager, als man mich mit der Peitsche demütigte. Wisst ihr, was das heißt, ausgepeitscht zu werden? Vera war neben mir und hat sich dann aus Protest das Leben genommen. Ich lebte weiter. Über was könnte ich noch Scham empfinden? Stepan, jeder von uns liebt und respektiert dich, aber was deine Gründe auch sein mögen, du darfst nicht sagen, dass alles erlaubt ist. Hunderte von unseren Brüdern sind gestorben, damit wir erkennen, dass nicht alles erlaubt ist. Nichts ist verboten, was der Sache dient, Annenkopf. Oder ist es auch erlaubt, zur Polizei überzutreten und mit zwei Karten zu spielen, wie es Efno vorgeschlagen hat? Würdest du das tun? Wenn es sein müsste, ja. Stepan! Wir wissen, was du für uns getan hast und wir wollen deine Worte vergessen. Heute handelt es sich auch nur darum zu wissen, ob wir unsere Bomben gegen diese zwei unschuldigen Kinder werfen durften oder nicht. Ja, die Kinder, Kinder, ihr habt immer nur dieses Wort im Mund. Begreift ihr denn nicht? Weil Jannik diese beiden Kinder nicht getötet hat, werden Tausende von russischen Kindern noch jahrelang Hunger sterben. Habt ihr schon Kinder vor Hunger sterben sehen? Ich habe es miterlebt. Der Tod durch die Bombe ist ein wahres Vergnügen dagegen. Aber Jannik hat jene Kinder nicht gesehen. Er sah nur die beiden geleerten Püppchen des Großfürsten. Ja, seid ihr denn Männer? Lebt ihr nur vom Augenblick? Dann wählt die Wohltätigkeit und mildert die Leiden des Tages. Aber wählt nicht die Revolution, die alle Leiden, die heutigen und die zukünftigen, heilen will. Jannik ist bereit, den Großfürsten zu töten, damit keine russischen Kinder mehr Hungers zu sterben brauchen. Aber der Tod des Neffen und der Nichte des Großfürsten wird kein einziges Kind vom Hungertode retten. Auch in der Vernichtung gibt es eine Ordnung und Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Die Wahrheit ist, dass ihr nicht an die Revolution glaubt. Wenn ihr unumschränkt daran glauben würdet, wenn ihr sicher wärt, dass wir durch unsere Opfer und Taten ein neues Russland aufbauen können, eine Freiheit, die sich schließlich die ganze Welt erobern wird, was zählt da der Tod von zwei Kindern? Ihr würdet vor nichts zurückschrecken. Doch wenn der Tod dieser Kinder euch daran hindert, dann deshalb, weil ihr nicht sicher seid, im Reich zu sein. Ihr glaubt nicht an die Revolution. Stepan, ich schäme mich, mein, aber trotzdem darf ich dich nicht weiterreden lassen. Ich habe mich entschlossen zu töten, um den Despotismus zu vernichten. Doch aus deinen Worten sehe ich einen Despotismus aufsteigen, der mich zum Mörder macht, statt zum Vollstrecker der Gerechtigkeit. Was tut das, wenn nur der Gerechtigkeit Genüge getan wird? Selbst durch einen Mörder. Du und ich, wir sind nichts. Wir sind etwas. Das weißt du sehr gut. Denn es ist dein Stolz, der dich heute so sprechen lässt. Aber wenn sich eines Tages die Revolution von der Ehre trennt, dann werde ich mich von ihr abwenden. Wenn ihr es verlangt, dann werde ich jetzt gleich vor den Ausgang des Theaters gehen. Aber ich werde mich unter die Pferde werfen. Die Ehre ist ein Luxus für solche, die einen eigenen Wagen besitzen. Nein. Die Ehre ist der letzte Reichtum des Armen. Du weißt das ganz genau. Und du weißt auch, dass es eine Ehre in der Revolution gibt. Für diese Ehre sind wir zu sterben bereit. Genug jetzt, Janik und Stepan. Die Organisation beschließt, dass der Mord dieser Kinder unnütz ist. Wir müssen unsere Beobachtungen wieder aufnehmen. Halten wir uns bereit, um in 2 Tagen neu zu beginnen. Und wenn die Kinder wieder im Wagen sitzen? Dann warten wir auf eine andere Gelegenheit. Und wenn die Großfürstin mitfährt? Ich werde sie nicht verschonen. Dann also, in 2 Tagen. In 2 Tagen, Ankow.